Fragen und Antworten. Das klingt zwar alles gut, aber Sie kennen meinen Chef nicht. Er ist ein Kontrollfreak und fühlt sich durch kompetente Leute in seinem Umfeld bedroht. Meine Situation ist einfach ganz anders. Ja, in gewisser Weise ist jede Situation einzigartig und anders. Andererseits, unter dem Strich, gleichen die Herausforderungen und Probleme sich sehr. Der Schlüssel liegt nicht in den spezifischen Umständen, sondern in dem Raum zwischen Reiz und Reaktion, das heißt in unserer Reaktion auf die Umstände. Genau hierher gehört Ihre Freiheit zu wählen. Wenn Sie Ihre Entscheidungen auf Prinzipien gründen und Ihre Freiheit zu wählen weise benutzen, wird sie größer werden. Dann werden Sie außerdem eine innere Quelle persönlicher Sicherheit entwickeln und nicht mehr zulassen, dass Ihr Leben durch die Schwächen anderer bestimmt wird. Sie können eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführen und beschließen, etwas anders zu machen oder woanders hinzugehen. Vielleicht entscheiden Sie sich aber auch einfach dafür, sich auf die Gegebenheiten des Marktes zu verlassen und als Trimruder Ihren Einflussbereich zu vergrößern, bis Sie für Ihren Chef unentbehrlich und schließlich sogar sein Führer werden. Sie müssen alle vier Intelligenzen benutzen, damit Sie kreativ und inspiriert zugleich sein können und innerhalb Ihres Einflussbereichs, aber außerhalb Ihres Jobs arbeiten. Außerdem müssen Sie viel Initiative und Freiwilligkeit an den Tag legen, um unerfüllte Bedürfnisse und ungelöste Probleme zu verstehen, sodass Sie bei der Initiative die richtige Ebene praktizieren können. Und Sie müssen Ihren eigenen Job ganz hervorragend machen, damit Sie das Vertrauen anderer verdienen und andere Felder überwachen, während Sie gleichzeitig Ihr eigenes Feld gut bestellen. Erinnern Sie sich? Erst Ethos, Glaubwürdigkeit, dann Pathos, Einfühlsamkeit, dann Logos, Logik. Wie kann man tatsächlich seinen Chef führen? Werden Sie ein Licht, kein Richter, ein Vorbild, kein Kritiker. Machen Sie sich innerhalb Ihres eigenen Einflussbereichs an die Arbeit, sodass Ihre moralische Autorität sich entwickelt und ausdehnt und Sie glaubwürdig sind. Ergreifen Sie mutig die Initiative, damit gute Dinge geschehen. Zeigen Sie Einfühlsamkeit für die Welt Ihres Chefs, seine Sorgen, Ziele und seine Mentalität. Fühlen Sie sich auch in die Kultur und den Markt ein und werden Sie dann auf der angemessenen Ebene initiativ. Denken Sie daran, niemand schlecht zu machen. Wenn Sie geduldig und beharrlich sind, wird Ihr Einfluss wachsen. Die Qualität der Ergebnisse wird jeden Zweifler überzeugen. Das ist Führung. Eine Frage der freien Wahl, nicht der Position. Sie sagen oft, es sei leichter, Vergebung zu erlangen, als eine Erlaubnis zu bekommen. Wenn man auf Grundlage dieser Idee ein bisschen initiativ wird, handelt man sich aber manchmal eine Abmahnung ein oder wird sogar gefeuert. Investieren Sie immer weiter in Ihre persönliche und berufliche Entwicklung und in Ihre Kraft, Lösungen für Probleme zu produzieren. Dann werden Sie stets eine Quelle finanzieller Sicherheit haben. Ihre Sicherheit erwächst nicht aus Ihrem Job oder aus der Fürsprache anderer, sondern aus Ihrer Fähigkeit, Bedürfnisse zu erfüllen und Probleme zu lösen. Wenn Sie weiter in diese Fähigkeit investieren, werden sich Ihnen zahllose Möglichkeiten bieten. Sie sollten Ihre Einsatzgebiete allerdings sehr vorsichtig und mit Bedacht auswählen. Werden Sie nicht weit außerhalb Ihres Einflussbereichs aktiv. Sie sollten vielmehr außerhalb Ihres Jobs, aber innerhalb Ihres Einflussbereichs arbeiten. Wenn Sie dann in Form einer Analyse und gut fundierter Vorschläge die Initiative ergreifen, werden Sie mit Sicherheit feststellen, dass Ihr Einflussbereich immer größer wird.